Ich schau dich an und freue mich, nicht einen Tag bereue ich. An deiner Seite seh ich klar, wie leer es ohne dich doch war. Nun gehen wir durch diese Stadt, wo alles angefangen hat. Die ganze Welt, sie soll es sehen, wie unsere Herzen sich verstehen. C'est l'amour, ich will dich lieben. C'est l'amour, hast du geschrieben. Komm si, komm sa, was ist dabei, wenn wir uns lieben, wir zwei? Und deine Augen sind so blau, sie verjagen jedes Grau. Du bist mein Engel und mein Schatz, an deiner Seite ist mein Platz. C'est l'amour, ich will dich lieben. C'est l'amour, hast du geschrieben. Komm si, komm sa, was ist dabei, wenn wir uns lieben, wir zwei? Wie zauberhaft das Leben ist, wie farbenfroh, sag, bleibt es so? Wie eine Wolke bin ich leicht, ich hab den Himmel schon erreicht. C'est l'amour, ich will dich lieben. C'est l'amour, hast du geschrieben. Komm si, komm sa, was ist dabei, wenn wir uns lieben, wir zwei? C'est l'amour, ich will dich lieben. C'est l'amour, hast du geschrieben. Komm si, komm sa, was ist dabei, wenn wir uns lieben.